Wo abgeht, hier geht ab. Mannheim, fährt ab. Bad Camberg, fährt ab. Paderborn, fährt ab. Amsterdam, Rotterdam, Klone. Salzkotten, fährt ab. Berlin, naja, geht so. Den Haag, Hacke. Köln, alle auf, alle auf. München, ups. Stuttgart, noch Hamburg, Frankfurt, olé, olé, olé, olé, olé, olé, Sieg! Frankfurt ist Frankfurt, korrekt, so, 3-4. Frankfurt ist Frankfurt, korrekt, so, 3-4. Frankfurt ist Frankfurt, korrekt, so, 3-4. Frankfurt ist Frankfurt, korrekt, so, 3-4. Frankfurt, korrekt, 2, 3, 4.